Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now let's continue with verse 14. Machen wir weiter mit Vers 14. If you are insulted because of the name of Christ, you are greatly blessed. Wenn ihr um des Namens Christi willen beleidigt werdet, seid ihr sehr gesegnet. Isn't that strange? Ist das nicht seltsam? You are blessed if you are insulted. Du bist gesegnet, wenn du beleidigt wirst. Let's imagine. Stell dir vor. I will go and I will share all over the internet that I have a very special blessing for anybody who wants it. Ich gebe im Internet bekannt, dass ich einen ganz besonderen Segen für jeden habe, der ihn haben möchte. And everybody says, oh man, I want that special blessing. Und alle sagen, oh Mann, ich will diesen besonderen Segen. And then I will tell him, okay, I'm going to take you on a trip, but you're going to be insulted and persecuted because of Jesus. Und dann sage ich ihnen, okay, ich nehme euch mit auf eine Reise, auf der ihr wegen Jesus beschimpft und verfolgt werdet. That's what Peter says. Das ist es, was Petrus sagt. When Peter was insulted because of Christ and he said, no, I don't know who the guy is. Als Petrus wegen Christus angegriffen wurde und sagte, nein, ich weiß nicht, wer der Kerl ist. He did not understand that he could have turned it into a blessing. Verstand er nicht, dass er es in einen Segen hätte verwandeln können. Now he understands that it's an actual blessing. Jetzt versteht er, dass das Leiden tatsächlich ein Segen ist. Think what Jesus told us. Denk daran, was Jesus uns sagte. Jesus said that if we are persecuted for his name's sake, Jesus sagte, dass wenn wir um seines Namens willen verfolgt werden, we should do what? Wir dann was tun sollen? Send a WhatsApp to everybody to pray for us to get us out of the tribulation? Eine WhatsApp an alle schicken, um für uns zu beten, damit wir aus der Bedrängnis herauskommen? No. Nein. He told us that we should rejoice and even jump for joy. Er sagte uns, dass wir uns freuen und sogar vor Freude springen sollen. For great will be our reward in heaven. Denn unser Lohn im Himmel wird groß sein. So while Jesus is talking about a reward in heaven, Peter is talking about something different. Während Jesus also von einer Belohnung im Himmel spricht, redet Petrus von etwas anderem. He's talking that even now already we can turn it into glory. Er spricht davon, dass wir es schon jetzt in Herrlichkeit verwandeln können. Look what it says. Schau, was er sagt. If you're insulted because of the name of Christ, you are greatly blessed. Wenn ihr um des Namens Christi willen beleidigt, geschmäht werdet, seid ihr sehr gesegnet. And then he tells us exactly why we are greatly blessed. Und dann sagt er uns genau, warum wir sehr gesegnet sind. Because the Spirit of glory and power, who is the Spirit of God, rests upon you. Denn der Geist der Herrlichkeit und der Kraft, der Geist Gottes, ruht auf euch. Look. Schau mal. We can actually have the Spirit of glory and power rest upon us. Wir können tatsächlich den Geist der Herrlichkeit und der Kraft auf uns ruhen haben. Let's be honest. Seien wir doch mal ehrlich. Wouldn't it be incredible to live with a constant Spirit of glory and power? Wäre es nicht wunderbar, mit einem ständigen Geist der Herrlichkeit und der Kraft zu leben? It's very interesting that when the Passion says rests upon us. Es ist sehr interessant, dass wenn die Passion sagt ruht auf uns. One of the meanings of this word in the original Greek is to refresh. Eine der Bedeutungen dieses Wortes im griechischen Original erfrischen ist. So look, Peter is telling us. Petrus sagt uns also. That as we continually rejoice when we are persecuted or in trouble because of Jesus. Dass wenn wir uns weiterhin freuen, wenn wir wegen Jesus verfolgt werden oder in Schwierigkeiten sind, the Spirit of glory and power will refresh us. Der Geist der Herrlichkeit und der Kraft uns erfrischen wird. There is something of the refreshment of the Spirit that is hard to describe in human words. Es gibt etwas an der Erfrischung durch den Geist, der sich nur schwer mit menschlichen Worten beschreiben lässt. You know, I understand people need vacation and that's wonderful. Ich verstehe, dass Menschen Urlaub brauchen und das ist wunderbar. But I tell you, there is nothing that can refresh you more than the Spirit of God. Aber ich sage dir, es gibt nichts, was dich mehr erfrischen kann als der Geist Gottes. The Spirit of God, when he's truly resting upon us, it does such a deep work in us. Wenn der Geist Gottes wirklich auf uns ruht, wirkt er so tief in uns. And here Peter says how we can experience that. Hier sagt Petrus, wie wir das erleben können. So, look at verse 15. Schau auf Vers 15. Let none of you merit suffering as a murderer or thief or criminal. Keiner von euch verdient es, als Mörder, Dieb oder Verbrecher zu leiden. So Peter is not saying that any suffering is going to bring this incredible glory. Petrus sagt nicht, dass jegliches Leiden diese unglaubliche Herrlichkeit bringen wird. He's talking about any suffering that has to do because we live our Christian life right. Er spricht über jedes Leiden, das etwas damit zu tun hat, weil wir unser christliches Leben richtig leben. In many countries of the world that are listening to this devotional, in vielen Ländern der Welt, in denen diese Andacht gehört wird, they didn't really know what it meant to have persecution. Wussten die Menschen nicht wirklich, was Verfolgung bedeutet. Because in the country they never had that. Weil sie das in ihrem Land nie erlebt haben. But today, this is starting to make sense for almost any Christian in the world. Aber heute macht das fast für jeden Christen auf der Welt Sinn. And I tell you why. Und ich sage dir warum. The moment you position yourself for moral rights, you will be persecuted. In dem Moment, in dem du dich für moralische Rechte positionierst, wirst du verfolgt werden. The moment you say, I believe marriage is a husband and a wife, you will be persecuted. In dem Moment, in dem du sagst, ich glaube, eine Ehe besteht aus einem Mann und einer Frau, wirst du verfolgt werden. So we're coming, actually we're living in a time where persecution is something that will happen to almost every Christian who positions himself. Wir leben also tatsächlich in einer Zeit, in der fast jeder Christ, der sich positioniert, verfolgt werden kann. So this is a very, very important scripture for us. Dies ist eine sehr wichtige Bibelstelle für uns. But when you suffer, wenn du leidest, you are supposed to ask yourself the question, is this because I've done wrong or is it because I'm standing up for what I believe? Solltest du dir die Frage stellen, liegt es daran, dass ich etwas Falsches getan habe oder liegt es daran, dass ich für das eintrete, was ich glaube? I find it very interesting that he uses three things here and then one fourth one. Ich finde es sehr interessant, dass Petrus hier drei Dinge anführt und dann noch ein viertes. Murderer, that's pretty extreme. Mörder, das ist ziemlich extrem. Thief, that's pretty bad too. Dieb, das ist auch ziemlich schlimm. Criminal, that's not a good thing either. Verbrecher, das ist auch nicht gut. But then look, he says, or as one who meddles in the affairs of others. Aber schau mal, dann sagt er, oder als jemand, der sich in die Angelegenheiten anderer einmischt. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? He puts meddling with the affairs of others into the same category of these other evil things. Er stellt die Einmischung in die Angelegenheiten anderer in dieselbe Kategorie wie diese anderen bösen Dinge. So many people suffer today because they don't keep their nose out of the other man's business. So viele Menschen leiden heute, weil sie ihre Nase nicht aus den Angelegenheiten anderer heraushalten. That's not the suffering that Peter talks about. Das ist nicht das Leiden, wovon Petrus spricht. It's a different suffering. Es ist ein anderes Leiden. We continue tomorrow. Wir machen morgen weiter.